Diskussion. Du bist, was du isst. Gesund ist nur, was man selber kocht. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie, wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Geld sparen und sich gesund ernähren. Zeitaufwand und Bequemlichkeit. Qualität und Frische. Rezepte im Internet oder Fastfood. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Die Art, wie ich mich ernähre, ist der Schlüssel zu meiner Gesundheit. Das stimmt. Ich könnte es auch nicht besser formulieren. Eigentlich möchte jeder nach den Regeln einer abwechslungsreichen und gesunden Ernährung leben. Leider nimmt sich aber nicht jeder auch die Zeit dafür. Wenn man selbst kocht, weiß man, was im Essen drin ist und was nicht. Selbstkochen bedeutet natürliche Kost ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe, die optimale Verbindung von Gesundheit und Genuss eben. Kochen spart zudem eine Menge Geld. Ich habe gelernt, nur so viel einzukaufen, wie ich wirklich brauche. Den Rest kann ich einfrieren. So wird bei uns nichts weggeworfen. Der Zeitaufwand ist aber groß. Fürs Kochen haben die meisten unter der Woche keine Zeit. Außerdem ist Kochen bei Jungs uncool. Sie wollen nicht kochen lernen. Ach kommen Sie, da übertreiben Sie ein wenig. Basisgerichte kochen ist doch keine Kunst. Nicht einmal für Jungs. Und die Zeit? Wenn das Wasser kocht, sind die Spaghetti in 10 Minuten fertig. Essen auf die Schnelle schadet nur der Gesundheit. Ganz wichtig ist dabei, dass man die Mahlzeiten genießt und vor allem, dass man sich setzt. Keiner sollte im Gehen essen. Einige Gerichte können Sie doch zu Hause kaum besser zubereiten. Panierter Camembert mit Fritten und Preiselbeersoße zum Beispiel. Wollen Sie etwa auch die Preiselbeeren im Küchengarten anbauen? Was soll das denn wieder bedeuten? Kochen ist keine Zauberei, wenn man es ins Tagesprogramm einbaut. Es gibt haufenweise einfache Rezepte im Internet. Ich habe mir auch viele von Mutti angeeignet, da ich ihr schon von klein auf in der Küche zuschaue. Man sollte in der Küche ruhig experimentieren und keine Angst vor dem Kochtopf haben. Ich kann nicht kochen. Ich bin total ungeschickt in der Küche. Fastfood und Fertiggerichte finde ich besser. Ich esse jeden Tag einen Beefburger mit Fritten um die Ecke. Schmeckt lecker. Aber Sie kennen bestimmt ein paar Basisgerichte. Warum sollte man selber kochen, wodurch Fertiggerichte, Fastfood und Essen außer Haus eine viel bequemere Lösung versprechen? Das fragen sich viele. Ich denke, Sie sollten vielleicht darüber nachdenken, ob das nicht die falsche Einstellung ist.